Und der hat auch einen ziemlichen Halt auf die beiden, jetzt besonders auf ihn, weil er halt die Aktion angefangen hat. Ja gut, aber sie macht ja alles mit, insofern trägt sie genauso viel Schuld, Markus. Ja, klar. Jetzt haben wir das Problem, die Sendung ist gleich vorbei. Ja, das, was du gesagt hast, reicht mir aus, um dir ganz klar zu sagen, vergiss sie, vergiss sie, vergiss sie. Und tschüss. Mhm. Markus, alles Gute. Jo. Tschüss. Alles klar, tschüss. In der Technik, Hans-Jürgen Wilde. Morgen sind wir nicht da, das Feiertag. Donnerstag sind wir wieder da, auch im WDR Fernsehen, wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow. Und Freitagnacht ist Wolfgang Clement hier bei mir zu Gast. Er stellt sich euren Fragen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und einen schönen Feiertag. Bis dahin, ciao. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Vor der nordfranzösischen Küste droht eine neue Umweltkatastrophe. Bei schwerem Sturm sank der mit Chemikalien beladene Tanker Jevolissan vor der Hafenstadt Cherbourg. In der Nähe der Unglücksstelle wurde am späten Abend eine etwa 800 Meter lange glänzende Spur entdeckt, die wahrscheinlich von Treibstoff stammt. Britische und französische Experten überwachen den Ort der Havarie aus der Luft und von Schiffen. Der Erdölkonzern Shell, der für den größten Teil der 6000 Tonnen Chemikalien verantwortlich ist, hat ebenfalls Fachleute nach Cherbourg geschickt. Die französische Umweltministerin erhob schwere Vorwürfe gegen die Europäische Union, die seit dem Untergang der Erika vor 10 Monaten und der dadurch ausgelösten Umweltkatastrophe nicht dafür gesorgt habe, dass die Sicherheitsvorschriften verschärft wurden. Bei dem schweren Flugzeugunglück in Taiwan sind wahrscheinlich fast 100 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben aus der Hauptstadt Taipeh wurden